Das ist wichtig, weil große, alte, fette, fruchtbare Weibchen, auch BOFFF, Big Old Fat Fertile Females genannt, der Schlüssel für die Erholung eines Fischbestands sind. Sie legen um ein Vielfaches mehr Eier als kleine Weibchen. Und genau diese fetten Weibchen fanden sich dort verstärkt. Darüber hinaus zeigte sich auch noch ein sogenannter Spillover-Effekt. Dieser tritt auf, wenn die Fische in einem Schutzgebiet so zahlreich sind, dass sie in angrenzende Gebiete ausweichen. Das nützt auch der Fischerei außerhalb der Schutzgebiete. TaucherInnen und SchnorchlerInnen profitieren davon sowieso. Ähnliches weiß Markus Knigge, Exekutivdirektor des Blue Action Fund, zu berichten, der im Meeresschutz tätig ist. Er sagt, wenn ein Schutzgebiet vernünftig funktioniert, erholen sich die Fischbestände. Häufig gibt es danach sogar mehr Fisch als vorher. Und das gelingt meist innerhalb weniger Jahre. Was geschehen kann, wenn man der Natur mehr Raum lässt, hat auf sehr unfreiwillige und unwissenschaftliche Art und Weise auch die Corona-Pandemie gezeigt. Plötzlich schwammen wieder mehr Delfine im Bosporus. Sonst ein seltener Anblick, genossen sie die ungewohnte Stille sichtlich, sprangen kunstvoll, jagten fast ungestört nach Fischen und kamen näher an die Küsten heran, weil der Boots- und Personenverkehr zurückgegangen war. In der verwaisten Urlaubsprovinz Antalya legten Meeresschildkröten ungestört ihre Eier im Sand ab. Sogar Mönchsrobben, eine bedrohte Seehundart, wurden wieder an Mittelmeerküsten gesichtet. In der Adria gab es Blauwale, in Venedigs Kanälen sauberes Wasser und man konnte deutlich mehr Fische sehen. Die Pandemie hat also gezeigt, was sich tun kann, wenn der Druck auf die Natur nachlässt. Und zwar schon nach kurzer Zeit.